US-Präsident Ronald Reagan und Generalsekretär Michail Gorbatschow haben ihre politischen Gespräche beim Moskauer Gipfel beendet. Mit dem Austausch der Ratifizierungsurkunden tritt heute die Abrüstung der Mittelstreckenraketen in Kraft. Beträchtliche Fortschritte gab es auf dem Weg zu einer Halbierung des schweren Raketenarsenals bei den START-Verhandlungen. Generalsekretär Gorbatschow. Die Historiker, die eines Tages beschreiben und auswerten müssen, was hier geschehen ist, sind vielleicht noch nicht geboren. Aber tagtäglich werden Kinder geboren, die im 21. Jahrhundert leben werden und denen wir eine sichere und humane Welt werden übergeben müssen. Auch US-Präsident Reagan verwies bereits in die Zukunft. Mr. General Secretary, these are historic moments. As we exchange these documents, the instruments of ratification, this treaty makes possible a new dimension of cooperation between us. Much remains on our agenda. We must not stop here, Mr. General Secretary. There is much more to be done. Der Austausch dieser Urkunden führt uns in eine neue Dimension der Kontakte. Es gibt noch viel auf unserer Tagesordnung, sagt Reagan. Wir dürfen hier nicht Halt machen, Herr Generalsekretär. Es gibt noch eine Menge zu tun. Über den letzten Tag der politischen Gespräche aus Moskau nun Hans Greismann. Der Gipfel hier in Moskau ging so aus, wie er am Sonntag begonnen hatte. Sonnenschein, eine freundliche Atmosphäre, die sich in diesen Tagen sogar eher noch verbessert hat. Aber kein greifbares Ergebnis in den wichtigen Fragen. Dies hatte freilich auch niemand erwartet. Große Politik ist immer auch eine Politik des Kompromisses, hat heute Gorbatschow beim überaus feierlich inszenierten Austausch der Ratifizierungsurkunden zum INF-Vertrag im Kreml erklärt. Reagan stimmte ihm auf seiner Pressekonferenz zu. Realismus ist das Gebot der Stunde. Und wieder Gorbatschow, die Historiker, die über dieses bedeutende Ereignis einmal schreiben werden, sind vielleicht noch gar nicht geboren. Nur, was war diesmal bedeutend? Aus der Sicht der Geschichtsschreiber wahrscheinlich die Tatsache, dass dieser Gipfel die entscheidende Vorstufe war zu einem weiteren Gipfel, auf dem der Vertrag über die Halbierung der nuklearen Langstreckenarsenale beider Seiten unterschrieben wird. Die Chancen stehen gut. Zum Gipfeltreffen in Moskau nun ein Kommentar von Ernst Alfred Reiß. Wenn man davon ausgeht, dass einem das Hemd näher ist als der Rock, dann ist für die Deutschen das Inkrafttreten des INF-Abkommens das wichtigste Ergebnis von Moskau. 120 Pershing-2-Raketen werden aus Baden-Württemberg, 64 Marschflugkörper aus Rheinland-Pfalz ab Oktober verschwinden. Dass sie durch andere Waffensysteme ersetzt werden, wünscht sich kein vernünftiger Mensch. Aber so vordergründig sollte man den Moskauer Gipfel nicht betrachten, auch wenn es ihm an handfesten Ergebnissen mangelt und ein Unterton von Enttäuschung nicht zu verkennen ist. Immerhin sind die Weltmächte weitergekommen in ihren Bemühungen um eine Halbierung der strategischen Atomwaffen, weitergekommen, aber noch nicht zum Ziel und nicht über die Hürde SDI auf amerikanisch Weltraumverteidigung, auf russisch Angriffswaffen im Weltraum. Ähnliches, aber mit noch größeren Abstrichen, gilt für die konventionelle Abrüstung und die Beseitigung chemischer Waffen. Aber die beiden Weltmächte haben auf breiter Front ihren Dialog auch über die Regionalkonflikte fortgesetzt. Nie zuvor war dieser Dialog derart offen und intensiv wie bei den vier Gipfeln Reagans mit Gorbatschow. Und das nach einer Periode der Sprachlosigkeit und totalen Vereisung. Worauf es ankommt für den Frieden in der Welt, ist in diesem Dialog nicht nachzulassen, ungeachtet des bevorstehenden Präsidentenwechsels in Amerika und Gorbatschows Kampf um Perestroika, dem mit der Akzentuierung der Menschenrechte nicht immer gedient ist. Es kommentierte Ernst Alfred Reiß. Der Gipfel in Moskau ist zu Ende. Die Chefs der Supermächte haben sich in aller Freundschaft voneinander getrennt. Heute Vormittag erbauliches zum Abschied, Hans-Peter Riese. Reagan sagte in seiner Abschiedsrede im Georgsaal des Kreml sichtlich bewegt, er und seine Frau Nancy schieden von den Gorbatschows als Freunde. Einander untergehakt und sichtlich gut gelaunt, schritten die beiden Ehepaare dann die Prunktreppe des großen Kremlpalastes hinab bis zur wartenden Limousine des Präsidenten. Raisa Gorbatschowa hatte Nancy Reagan vorher ein Bukett roter Rosen überreicht. Präsident Reagan bezeichnete die Abschiedszeremonie im Georgsaal als einen bewegenden Moment für sich und seine Frau. Der Besuch habe seine bisherigen Erfahrungen aus den Gesprächen mit Gorbatschow etwas Wichtiges hinzugefügt, nämlich die persönliche Begegnung mit den Kunstschätzen des sowjetischen Volkes und mit den Menschen. Reagan flog nach London zu Konsultationen mit Margaret Thatcher. US-Außenminister Schulz unterrichtet derweil in Brüssel seine Kollegen der NATO-Staaten. Auf sowjetischer Seite wird Ähnliches geschehen. Der sowjetische Atomphysiker Andrei Sacharow, der Dissident Andrei Sacharow, musste jahrelang in der für Ausländer unzugänglichen Stadt Gorki im Exil leben. Und die Bilder dieses isolierten und, so schien es, medizinisch besonders behandelten Mannes gingen um die Welt. Humanitäre Appelle an das Sowjetregime halfen nichts. Moskröser macht sein Michael Gorbatschow für sein Land vorantrat, der Menschow, mehr Ekauert, sein Stimme an der Wissenschaft zum Thema Rüstung Wort gehört. Die Situation für Andrei Sacharow geändert, normalisiert hat, zeigt doch die Tatsache, dass er heute eine Pressekonferenz gegeben hat. Hans Perise war dabei. Sacharow hält die Ergebnisse des Moskauer Gipfels für weniger eindrucksvoll als die dessen Treffen. Begrüße aber die Verwirrung der Beziehungen zwischen den beiden Staaten. Die Reformpolitik von Generalsekretär Gorbatschow nannte es daraus eine historische Entscheidung ohne Alternative. Er zeigte sich aber besorgt über die institutionellen Kräften gegen die Bestreuer. Es sei viel getan worden, aber nach wie vor gäbe es Korruption und administrative Versuche, die Reformen zu behindern. Als Beispiel nannte Sacharow die exorbitante Besteuerung der kooperativen Privatfirmen in der Sowjetunion. Auch über die Wahlen zur Parteikonferenz zeigte sich der Nobelpreisträger tief besorgt. Manche Wahlen empfinde er als einen direkten Anschlag auf die Perestroika. Я беспокоен существованием оппозиции перестройки. Это действительно очень серьезные. Ich bin besorgt über die Existenz der Opposition für diese Perestroika. Das ist eine sehr ernsthafte Sache und die ist verbunden mit direkten materiellen und ideologischen Interessen großer Gruppen in unserem Staat. Außerdem ist die Perestroika ein sehr schwieriger Prozess. In diesem Prozess können Fehlerpartien und Misserfolge können sich einstellen. Was mich also besorgt, sind die Ereignisse, von denen ich jetzt rede. Und diese Ereignisse können dazu benutzt werden, um die breite Masse der Bevölkerung zu enttäuschen, um sie von dem Prozess der Perestroika abzulenken. Meine Hoffnung ist damit verbunden, dass die Perestroika absolut objektiv notwendig und unausweichlich ist. Unabhängig von dem persönlichen Willen und den Anstrengungen derer, die sie vertreten. Deshalb glaube ich, dass die Perestroika wirklich Erfolg haben muss. Die Gegner der Perestroika allerdings greifen möglicherweise noch zu Mitteln, die mir inzwischen unbekannt sind. Und darüber bin ich außerordentlich besorgt. И что смогут сделать противники перестройки на этом пути, я не знаю, это меня, конечно, очень беспокоит. Der Nobelpreisträger setzte sich erneut für die bedingungslose Entlassung aller Gewissensgefangenen in der Sowjetunion ein, ohne dass diese irgendeine Verpflichtungserklärung zu unterschreiben hätten. Vor allem, so Sacharow, müsse eine rechtliche Basis für die Gewissensfreiheit geschaffen werden. Deshalb müssten im Rahmen der geplanten Justizreform alle Paragraphen abgeschafft werden, aufgrund derer bisher Menschen wegen ihrer Überzeugungen verurteilt worden seien. Es müsse auch das Recht eingeführt werden, dass jedermann seinen Wohnort in der Sowjetunion oder im Frei wählen könne. Dies müsse auch gelten für ganze Völker wie etwa die Krim-Tataren. Sacharow anerkannte, dass in diesem Bereich viel geschehen sei und dass zum Beispiel viele jüdische Refuseniks hätten ausreisen können. Er forderte aber die rechtliche Absicherung dieser Praxis. Sacharow beklagte sich darüber, dass ihm keine Auslandsreisen gestattet würden. Die Begründung, er sei Geheimnisträger aufgrund seiner früheren Tätigkeit als Atomphysiker, mochte er nicht anerkennen, sondern vermutete, diese Restriktion hänge mit seiner politischen Einstellung zusammen. Dennoch bezeichnete er sich als einen freien Menschen. Dies sei das Resultat seiner inneren Haltung, die er auch in der Verbannung in Gorki nicht aufgegeben habe. Dennoch sei seine gegenwärtige Situation in höchstem Grade unnormal. Direkte Kontakte zur sowjetischen Regierung sei er nicht. Den Generalsekretär Gorbatschow kehre er eigentlich, obwohl er mit ihm im Rahmen eines Empfanges zusammengetroffen sei. Dennoch bezeichnete sich Sacharow als einen Anhänger der Perestroika in der Sowjetunion und meinte, auch als Nicht-Parteimitglied könne man in der UdSSR gegenwärtig aktiv für diese Politik tätig sein. In der Guildhall, der mittelalterlichen Halle der Zünfte, zog er heute Nachmittag öffentlich Bilanz, hielt eine Rede über die Zukunft der Ost-West-Beziehungen nach dem historischen Gipfel. Rolf Menzel. Reagan nutzte die Gelegenheit zunächst, um Margaret Thatcher als dienstältesten Regierungschef der westlichen Allianz zu würdigen und erinnerte daran, dass sie es war, die vor Jahren als erste erklärt hatte, dass Gorbatschow ein Mann sei, mit dem man ins Geschäft kommen könne. Jetzt bezeichnete Ronald Reagan Gorbatschow als einen ernsthaften Mann, der ernsthafte Reformen suche. Der Generalsekretär hätte ihm während des Gipfels einige der Änderungen geschildert, die er für die Sowjetunion plant. Für all jene, die mit der Nachkriegsära verbunden sind, meinte der Präsident, sei das ein Grund, fast unglaublich den Kopf zu schütteln. Sehr wahrscheinlich beginnen wir, die Barrieren der Nachkriegsära abzubauen. Sehr wahrscheinlich treten wir in eine neue Ära der Geschichte ein, in eine Zeit wahrhafter Änderungen in der UdSSR. Man müsse das abwarten. Wenn es sich aber bewahrheite, dann sei das das Ergebnis der Standhaftigkeit des Westens, der NATO und der Demokratien. In diesem Zusammenhang kritisierte Reagan die Vorstellungen über eine einseitige nukleare Abrüstung und sprach von Stimmen des Rückschritts und der Hoffnungslosigkeit. Er setzte die, wie er wörtlich sagte, Strategie der Stärke und Offenheit dagegen, die auch eine Strategie der Hoffnung sei. Man müsse wachsam bleiben, aber ehrliche Änderungen auch ehrlich begrüßen. Reagan mischte in seine Rede, die zuweilen wie ein politisches Testament klang, optimistische Äußerungen über die Entwicklung in der Sowjetunion mit deutlichen Warnungen vor einem Nachlassen der westlichen Wachsamkeit. Während Reagan in London sprach, fand in Moskau eine bemerkenswerte Pressekonferenz statt. Andrei Sacharow, Friedensnobelpreisträger, Dissident, Ex-Häftling im Pressesaal des Außenministeriums. Auch nachdem er die Moskauer Ereignisse überschlafen hatte, wertete Reagan den Gipfel als den Beginn einer neuen Ära in der Geschichte, Gorbatschow als eine historische Chance, die der Westen nutzen müsse. In Moskau formieren sich, wie erwartet, die konservativen Kommunisten gegen die Reformpolitik von Generalsekretär Gorbatschow. Bei der Wahl der 319 Delegierten für die mit Spannung erwartete All-Unions-Konferenz der KPDSU, die Gorbatschows Reformpolitik absegnen soll, ist es dem orthodoxen Parteiflügel gelungen, mehrere Anhänger der Perestroika, des Umbaus von Staat, Partei und Gesellschaft, auszuschließen. Aus Moskau berichtet Hans-Peter Riese. Bei der Aufstellung der Kandidatenlisten zur Wahl sind vor allem in Moskau eine Anzahl sehr prominenter Intellektueller durchgefallen. Die Soziologin Tatjana Saslavskaya, eine Vordenkerin der Reformen, benutzte ein Interview mit der Regierungszeitung Izvestia, um ihre Gedanken, die sie eigentlich auf der Konferenz hatte äußern wollen, der Öffentlichkeit vorzustellen. Sie war nicht gewählt worden. Der bekannte Historiker Juri Afanasyev dagegen, der die Debatte um Stalin wesentlich beeinflusst, wurde, nachdem er zunächst nicht aufgestellt worden war, vom Stadtparteikomitee nach einer, wie es in den Zeitungen hieß, harten und offenen Debatte doch noch gewählt. Der gestürzte ehemalige Moskauer Parteichef Boris Jelzin, der in den letzten Tagen mit einem Interview in der BBC Aufsehen erregt hatte, wurde von seiner Heimatparteiorganisation in Sverdlovsk zum Delegierten gewählt. Die Zeitungen berichten heute, dass es in verschiedenen Unterorganisationen der Partei zu erheblichen Schwierigkeiten bei den Wahlen gekommen ist. In mehreren Fällen mussten höhere Instanzen eingreifen, weil, wie es heißt, die demokratischen Prinzipien, die für diese Wahlen erstmals gelten, nicht eingehalten wurden. Dabei geht es vor allem um die Aufstellung mehrerer Kandidaten und geheimer Wahlen. In der Moskauer Universität beispielsweise nutzte aber auch die Intervention des Stadtparteikomitees nichts. In der Wiederholung der Wahl setzten sich erneut die beiden bereits gewählten konservativen Kandidaten durch. Bei der Wahl der endgültigen 319 Delegierten aus Moskau, zu denen auch Generalsekretär Gorbatschow, sein Stellvertreter Ligatschow sowie der KGB-Chef Tschebrikow gehören, gab es allerdings keine Auswahl mehr. Die schließlich vorgeschlagene Liste, die sich aus den Kandidaten der unteren Parteiorganisationen zusammensetzt, wurde, wie die Pravda heute meldet, einstimmig gebilligt. Mittlerweile werden die besorgten Stimmen über das Schicksal der Reformen lauter. Tatjana Saslavskaya sagte in der Izvestia, bei der Perestroika handele es sich um eine soziale Revolution. Und nach Marx sei das entscheidende Charakteristikum jeder Revolution die Frage der Macht. Diese Revolution könne nicht von oben gemacht werden, denn sie habe die Umverteilung des größten Teils der Einkünfte, Rechte und sozialen Vergünstigungen von oben nach unten zum Ziel. Die Soziologin vertrat zwar die Auffassung, eine Umkehrung der Perestroika drohe nun schon nicht mehr, aber, wie sie sagte, die Reaktion sei noch immer sehr stark. Dies hat sich offenbar auch bei den Delegiertenwahlen trotz mancher Einflussnahme der Zentrale immer wieder gezeigt. Das politische Ereignis dieser Woche war ohne Zweifel der Gipfel von Moskau. Präsident Reagans erste Reise in die von ihm noch vor Jahren als Reich des Bösen verschriene Sowjetunion. Sein viertes Treffen mit Generalsekretär Gorbatschow, der Austausch der Vertragsurkunden über die Verschrottung sämtlicher nuklearer Mittelstreckenwaffen zwischen Atlantik und Ural, das Ringen dieser beiden mächtigsten Männer der Welt um ein neues Abrüstungsabkommen über die Interkontinentalraketen. Hören Sie als Kommentar der Woche das Fazit unseres Kollegen Manfred Bornschein, der das Gipfeltreffen aus der Nähe beobachtet hat. Zwei Männer kommen sich nahe, sie gehen vertrauensvoll miteinander um und finden zu einem produktiven, geschäftsmäßigen Interessensaustausch. Aber ihre Länder sind noch nicht so weit und die Apparate, die ihnen zuarbeiten, sind noch zu sehr befangen in altem Misstrauen, genährt durch die alten Feindbilder der Vergangenheit. Der eine in der Sowjetunion hat nicht viel Zeit. Er braucht Erfolg für seine Perestroika, seine gesellschaftliche Umgestaltung. Sein eigenes Schicksal hängt wesentlich davon ab, ob er schnelle Abrüstungserfolge erzielen kann, um das Land wirtschaftlich voranzubringen. Der andere ist nur noch ein halbes Jahr Präsident der Vereinigten Staaten und muss Rücksicht nehmen auf die bevorstehende Wahl, auf die konservativen Wähler. Dies führt zu Widersprüchlichkeiten und so bleibt manche Chance in Moskau ungenutzt. Generalsekretär Gorbatschow hat die Gegner seiner Reformpolitik noch nicht davon überzeugen können, dass ein Interessensausgleich mit Amerika die Sowjetunion weiterbringt. Seit 20 Jahren stagniert die sowjetische Wirtschaft und warum sollten die vielen mittleren und kleineren Funktionäre für ein Ideal auf die Annehmlichkeiten ihrer Privilegien verzichten? Gorbatschow braucht die Mittel aus dem gewaltigen Militäretat und eine Umorientierung der Leute auf Leistung und Gewinn, wenn er den Apparat der Partei ganz für seine Politik gewinnen will. Präsident Reagan malt unterdessen das Bild einer konkurrenzfähigen Sowjetunion, beschreibt die Segnungen des freien Welthandels, ist aber nicht bereit, Handelsbarrieren und von alten Feindbildern diktierte Restriktionen abzubauen. Gorbatschow versucht eine revolutionäre demokratische Umgestaltung in seinem Land. Parteiführer auf Zeit. Echte Wahlen. Präsident Reagan registriert das kaum. Er belehrt unterdessen die Sowjets über die Ideale der westlichen Demokratie und lässt dann im Schlusskommuniqué die Formulierung scheitern, dass die Völker ihre sozialen Systeme selbst bestimmen sollen. Dieses Selbstbestimmungsrecht scheitert am Stichwort der friedlichen Koexistenz. Es ist seinen Beratern ideologisch verdächtig. Amerika fordert das konventionelle Gleichgewicht in Europa, lehnt aber den sowjetischen Vorschlag einer gegenseitigen Kontrolle der Truppenstärken vor Ort ab. Es waren diese Widersprüchlichkeiten, die in Moskau inhaltliche Fortschritte weitgehend verhindert haben. Der amerikanische Präsident durfte seinem Nachfolger wohl nicht Vereinbarungen hinterlassen, die möglicherweise dessen Handlungsspielraum eingeschränkt hätten. Und der sowjetische Generalsekretär hat seinen Gesprächspartner nicht überzeugen können, dass das in Jahrzehnten eingeübte Verhalten eines bürokratischen autoritären Apparates nicht von heute auf morgen umgedreht werden kann. Dass der kleine sowjetische Polizist kaum versteht, warum er während des Gipfels nicht auf Demonstranten herumknüppeln darf, die für ihn immer noch Schädlinge der Gesellschaft sind. Deshalb die empfindlichen Reaktionen auf Reagans Menschenrechtsbelehrungen, obwohl sich die Zeitungen in der Sowjetunion längst mit diesen Fehlern der Vergangenheit auseinandersetzen. Der Westen hatte die Chance, den positiven Veränderungsprozess in der Sowjetunion sensibel zu fördern. Ansätze dazu waren in Moskau durchaus da, aber ein Durchbruch war Ronald Reagan nicht vergönnt. Die Meinungsführer des amerikanischen Senats waren eigens nach Moskau gekommen, um zu signalisieren, im Senat wird die Kontinuität gesichert. Die Fortsetzung des Dialogs wollen wir, aber für Abrüstungsschritte bestehen wir auf einer langsameren Gangart. In mühevoller Kleinarbeit ist es in Moskau gelungen, bei der Kontrolle der 50-prozentigen Abrüstung der strategischen Atomwaffen einen winzigen Schritt voranzugehen. Vielleicht setzt sich eines Tages die Einsicht durch, die ein englischer Physiker am Rande des Gipfels formuliert hat. 10% der vorhandenen Atomwaffen reichen doch schon, die Erde zu vernichten. Ziemlich heftig wird in diesen Tagen in der Sowjetunion um die Plätze der Delegierten gekämpft, die die Parteibasis bei der Konferenz der KPDSU Ende Juni vertreten sollen. Dieser Kampf wird ausgetragen zwischen Befürwortern und Gegnern der Perestroika, der Politik des Umbaus, zu der Michail Gorbatschow Staat und Partei, Wirtschaft und Gesellschaft aufgerufen hat. Die Perestroika ist Ziel und Weg zugleich. Ohne sie gäbe es nicht schon jetzt den offenen Streit zwischen Konservativen und Reformern um die begehrten Plätze auf der Parteikonferenz. Der Kreml-Chef hatte diese im vergangenen Jahr einberufen, um seine Reformbemühungen zu beschleunigen und sich offene Mehrheiten für seinen Kurs zu verschaffen. Beispielhaft für die harte Konfrontation zwischen Reformgegnern und Befürwortern verlief die Delegiertenwahl im Moskauer Parteibezirk. Offenbar versuchen verschiedene Organisationen, nach der alten Methode wählen zu lassen, indem sie die gewünschten Kandidaten vorher aussuchen und Gegenkandidaten nicht mehr zulassen. Ob unter den in Moskau gewählten Delegierten die Anhänger Gorbatschows die Mehrheit haben, ist anhand der Namen schwer auszumachen. In der Öffentlichkeit hat jedenfalls die Tatsache, dass prominente Verfechter der Reformpolitik wie der Schriftsteller Schatrow und der Wirtschaftswissenschaftler Schmelow nicht gewählt wurden, erhebliche Unruhe ausgelöst, die sich in scharfen Stellungnahmen in der Presse niederschlagen. Der Schriftsteller Gilman schrieb in der Zeitung Moskowskije Nowosti, ich zitiere, wenn es den konservativen Kräften gelingen sollte, die Perestroika zu verhindern, dann wird dies den moralischen Tod bedeuten. Den Tod für unsere Partei, die Partei Lenins. Überraschenderweise hatte das sowjetische Fernsehen erstmals in seiner Geschichte einen orthodoxen Gottesdienst in der Osternacht nach Beendigung des offiziellen Programms unangekündigt übertragen. Die Feiern selbst finden jedoch große staatliche Unterstützung. Die Massenmedien befassen sich ausführlich mit dem historischen Datum und die kirchlichen Vertreter werden nicht müde, die Bedeutung der Perestroika für eine verbesserte Beziehung zwischen Kirche und Staat zu loben. Die sowjetischen Behörden haben die Situation in dem von Armeniern bewohnten Gebiet von Bergkarabach in Aserbaidschan nicht mehr unter Kontrolle. Dies gab heute die Pravda zu. Streiks allenthalben. Selbstverteidigungsposten patrouillieren auf den Straßen. Die Wirtschaftsverbindungen nach Baku sind unterbrochen. Hans-Peter Riese. Zum ersten Mal berichtet heute die Parteizeitung Pravda in einer Reportage aus Stepanakert, der Gebietshauptstadt, dass praktisch alle Betriebe bestreikt werden. Die meisten öffentlichen Institutionen nicht arbeiten, die Verkehrsbetriebe stillstehen und überdies die Lebensmittelversorgung so schlecht sei, dass sie die Lage zusätzlich verschärfe. Das auf Beschluss des Gebietssowjets aufgelöste Organisationskomitee der Proteste KRUNK setzt seine Arbeit offenbar aus dem Untergrund fort. Täglich, so schreibt die Pravda, ziehen Zehntausende durch die Stadt mit Transparenten, auf denen der Anschluss an Armenien gefordert wird. Selbstverteidigungsposten überwachen nachts die Straßen. Sie tragen aber, so die Pravda, nicht zur Beruhigung der Lage bei, sondern seien oft eine neue Quelle von Auseinandersetzungen zwischen Aserbaidschanern und Armeniern. Zwei namentlich genannte aserbaidschanische Einwohner von Nagorno-Karabach sind aus Stepanakert geflohen, nachdem sie, wie es heißt, geschlagen worden sind. Offenbar kommt es weiterhin zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Volksgruppen. Den Parteiorganisationen in Nagorno-Karabach wirft das Parteiblatt vor, die Situation nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Die Abwahl der Republikparteichefs sowohl in Aserbaidschan als auch in Armenien hat offenbar keinerlei politische Entlastung gebracht. Der aktuelle Stand ist außerordentlich widersprüchlich. Es haben einige westliche Agenturen aus Armenien erfahren, eine Entscheidung sei gefallen, die Diskussion sei bereits beendet worden. Das hatte auch ein Sprecher des armenischen Außenministeriums vor einer Dreiviertelstunde gegenüber einem Kollegen von mir telefonisch wiederholt. Dann hat ein anderer Sprecher des Außenministeriums Armeniens vor wenigen Minuten gegenüber der deutschen Presseagentur das Ganze dementiert und hat gesagt, die Diskussion halte an, es gäbe noch keine Resolution. Die Die meisten Agenturen, das heißt eine französische und eine amerikanische Agentur, hatten sich in ihren ersten Meldungen hauptsächlich gestützt auf Gerüchte, die aus Armenierkreisen in Moskau verbreitet wurden. Diese Kreise hatten sich allerdings schon am Wochenende als sehr unzuverlässig erwiesen, nachdem sie von vielen Toten in Baku gesprochen hatten, was wiederum die deutsche Presseagentur verbreitet hatte. Die Verwirrung zeigt eigentlich, dass man 2.500 Kilometer von dem Ort des Geschehens weg nicht ganz sicher sagen kann, was wirklich passiert ist. Wir wissen nur das, was offiziell in den Zeitungen steht, und dort ist davon die Rede, dass in Fernsehen und Rundfunk die heutige Debatte übertragen werden soll, dass Hunderttausende auf den Straßen sind in Armenien und dass der Parteichef von Armenien offensichtlich eine andere Entscheidung befürwortet als sein Kollege in der Nachbarrepublik Aserbaidschan. Das heißt, dass erstmals in dieser Geschichte dieses Streites zwei Parteichefs zwei völlig verschiedene Meinungen einnehmen. Was ist denn wahrscheinlich, wie wird wohl das armenische Parlament entscheiden? Ich glaube doch, da aus Armenien immer wieder die Variante gespielt wird, man wird sich für einen Anschluss von Nagorno-Karabach aussprechen, wird das mit größter Wahrscheinlichkeit auch so heute durch das Parlament gehen. Das werde ich jetzt mal so ganz unvoreingenommen weiter verbreiten, nachdem ich zuvor auch schon in meiner verzweifelten Lage als Korrespondent die erste Aussage weiter verbreitet hatte, die ein Sprecher des armenischen Außenministeriums uns telefonisch hier durchgegeben hatte. Es liegt natürlich in der Hand, dass die armenische Regierung und auch das armenische Parlament in diese Richtung zielen muss, um einen drohenden Generalstreik oder gar einen größeren Aufstand unter der Bevölkerung abzuwenden. Denn wenn Hunderttausende beständig auf die Straße gehen, wenn Sitzstreik und Hungerstreik, wie heute in der sowjetischen Presse berichtet, dort um sich gegriffen haben, dann ist das eine höchst brisante Situation, die mehr ist als nur das Aufflackern von nationalen Unruhen. Dann geht es dort auch um die politische Substanz, um das Problem, wie weit geht Demokratisierung, wie weit dürfen regionale Unabhängigkeiten geduldet oder weiterentwickelt werden. Also Bergkarabach, wahrscheinlich wieder heim nach Armenien. Damit ist die Sache aber noch nicht vom Tisch. Es gibt noch eine andere Seite, nämlich Aserbaidschan. Diese Republik wird Bergkarabach wohl nicht so einfach hergeben. Nun gibt es eine Entscheidung, die dort bereits in den Zeitungen steht. Und dort steht drin, man hat sich gegen eine Abgabe oder gegen einen Anschluss von Bergkarabach an Armenien ausgesprochen. Und zwar hat das das Präsidium des dortigen Parlaments, des obersten Sowjets gemacht. Das ist eine kleine Gruppe, wenn man so will, der geschäftsführende Teil des Parlaments. Es wird aber auch in Aserbaidschan noch übermorgen eine eigene Sitzung des obersten Sowjets geben. Und mit großer Sicherheit wird dann noch einmal darüber diskutiert werden. Das Problem liegt schlicht darin, dass diese Enklave Bergkarabach ja nicht unmittelbar an Armenien anschließt. Man kann also nicht einfach die Grenze ein bisschen rüberschieben, sondern der südliche Teil dieses Gebietes ist durch einen schmalen, vielleicht 2 bis 3 Kilometer breiten Korridor von Armenien getrennt, streckt sich dann aber weit nach Aserbaidschan hinein, sodass an der weitesten Stelle Bergkarabach, sagen wir mal nach grober Schätzung bestimmt, 60, 70, vielleicht sogar 80 Kilometer von der armenischen Grenze entfernt ist. Das hieße, man würde eine Enklave schaffen, die dann wieder zu einem anderen Staat gehört, beziehungsweise zu einer anderen sozialistischen Republik in diesem Fall. Und diese Dinge haben eine Folge für die Aserbaidschaner. Dann sagen die, bitte sehr, dann möchten wir natürlich auch, dass die aserbaidschanischen Minderheiten, die im Nachbargebiet Armenien leben, einen genau so gleichen Status haben oder dass diese Gebiete uns überführt werden. Das heißt, wenn man hier anfängt, nationale Gliederung und territoriale Gliederung in Übereinstimmung zu bringen, dann müsste man die ganze Sowjetunion nochmal neu gründen. Den nur oberflächlich oder beiläufig an den sowjetischen Entwicklungen Interessierten im Westen vermögen die Rehabilitierungen von Stalin-Opfern nach 50 Jahren vermutlich wenig zu sagen. Die Namen, die da auftauchen, spielen für die aktuelle Auseinandersetzung zwischen West und Ost keine Rolle. Allenfalls deuten Anteilnehmende diese nachträglichen Freisprechungen von abenteuerlichen Vorwürfen als Versuch, Justizirrtümer zu korrigieren und das Vertrauen in eine fürderhin gerechte Justiz in der Sowjetunion zu stärken. Aber eine solche Betrachtung ginge am Kern des Geschehens vorbei. Gerade die Art und Weise, wie der Zeitpunkt des Geschehens rechtfertigen die Charakterisierung der Urteilsaufhebungen als politisch und eben nicht als juristisch. Da wurden ja die Fälle nicht neu aufgerollt und von einem unabhängigen Gericht im Licht der neuen Beweismaterials oder durch Aufdeckung der Methoden der Beweisbeschaffung anders gewertet. Sondern der oberste Gerichtshof der Sowjetunion hat sich als Instrument der Parteiführung von Michail Gorbatschow und eines entsprechenden Beschlusses des Politbüros betätigt und politisch bereits vorentschiedene Fälle juristisch nachträglich bereinigt. Begünstigt von der jüngsten Rehabilitierung wurden mehrere in den 20er und 30er Jahren maßgebliche sowjetische und ein deutscher Kommunist. Kamenev, Sinowjew, Pjatikow und Karl Radek, der Mitbegründer der KPD. Vor allem zwei dieser Namen, Kamenev und Sinowjew, sind für die aktuelle sowjetische Entwicklung wichtig. Die beiden gehörten jener Führungstroika an, die während Lenins Sichtung und bis zu ihrer Ausbootung durch Stalin mit diesem zusammen Partei und Sowjetstaat geführt hatten. Kamenev und Sinowjew wurden im Rahmen der Säuberungsprozesse der Jahre 1936 und 1937 hingerichtet. Man hatte ihnen abstruse Geständnisse abgepresst. Der Vorwurf war nicht nur der des Verrates, der der Opposition, der der Spionage und der Zusammenarbeit mit dem Feind. Ihnen wurde von Stalin die Beschuldigung gemacht, sie hätten den Leningrader Parteiführer Kirow umgebracht. Kirow war in der KPDSU weitaus beliebter als Stalin und vermutlich wollte Lenin Kirow lieber als seinen Nachfolger sehen, den Stalin, über den er böse Charakterisierungen hinterließ. Es gilt heute als praktisch erwiesen, dass Stalin den Kirow-Mord in Auftrag gegeben hatte und er ihn zu einem Doppelschlag nutzen wollte. Außer der Beseitigung des Rivalen konnte er die sich bildende innerparteiliche Kritik zum Verstummen bringen, als deren Wortführer Kamenev und Sinowjew aufgetreten waren. Sie hatten sich gegen die brutale Beschleunigung des Industrialisierungsprozesses gewendet. Inwieweit noch eine Rolle spielte, dass die beiden sich ursprünglich sogar gegen den bewaffneten Aufstand der Bolschewiken gewandt hatten, der als sogenannte Oktoberrevolution in die Geschichte einging, ist nicht geklärt. Aber Stalin waren sie schon deswegen hinlänglich verdächtig, Feinde des revolutionären Prozesses zu sein. Immerhin lässt der Lebenslauf dieser beiden erkennen, dass sie die rigorose Ausmerzung, die bolschewistische Gewalttätigkeit der neuen Herrschaft verurteilten. Die beiden plädierten sogar für die Beteiligung der linken Sozialrevolutionäre an der Macht. Und sie waren auch Anwälte des kleinen Kapitalismus, den Lenin später mit seiner neuen ökonomischen Politik zuließ, um die katastrophale Entwicklung der Bolschewisierung zu korrigieren. Hier sind auch die Ansatzpunkte der Rehabilitierung zu suchen. Die neue Führung von Michail Gorbatschow braucht sozusagen einen Persilschein für ihr Handeln. Bisher steht ja alles, was sie tut, gegen die amtlichen Grundsätze der Partei. Das, was Gorbatschow will, galt einstmals als antirevolutionär parteifeindlich. Wenn nun jene, die das Gleiche oder Ähnliches wollten, als unschuldige Opfer Stalins erscheinen, wenn ihr Handeln nachträglich legalisiert wird, dann bewegt sich auch Gorbatschows Politik in einem legalen Rahmen. Gorbatschow schafft sich auf diese Weise für seine Politik Berufungsinstanzen. Lenin allein reicht dafür längst nicht mehr aus. Auf UKW 103,4 MHz strahlte Radio Glasnost seine Botschaften in den grenzenlosen Äther. Radio Glasnost ist ein Programm des linksalternativen Privatsenders Radio 100. Dort hatte man die Idee, einmal nicht in der sonst üblichen Weise über Ostberlin und die DDR zu berichten. Dieter Rolf, zuständiger Redakteur der Sendung, zum Konzept. Wir wollen sozusagen drüben den Leuten ein Medium zur Verfügung stellen, in dem sie ihre eigenen Anliegen, einem breiten Publikum natürlich vorrangig in Ostberlin, aber auch im Westen, darlegen können. Und das ist das ursprüngliche Konzept oder das nach wie vor durchgehaltene Konzept von Radio Glasnost. Kirche von unten, Dresdner Basisbewegung oder einfach Graswurzel heißen die Gruppen, die sich so zu Gehör bringen. In den bisher 10 Sendungen ging es auch vornehmlich um Themen wie die Ausreiseproblematik, Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee, die Abtreibungspraxis in der DDR oder Umweltprobleme. Immer wieder wurde und wird auf aktuelle Ereignisse Bezug genommen. Das ist den offiziellen DDR-Organen offenbar ein Dorn im Auge. Nach der Januarsendung von Radio Glasnost, in der es um die Vorfälle im Zusammenhang mit der Rosa-Luxemburg-Demonstration ging, reagierte die DDR-Staatsmacht. Das SED-Zentralorgan Neues Deutschland witterte durch die Berichterstattung Radio Glasnost einen Rückfall in den Kalten Krieg und sah das deutsch-deutsche Verhältnis belastet. Die scharfen Angriffe zeigten Wirkung. Die Ostberliner Macher der Sendung wurden vorsichtiger. Statt Kassetten wurden dem Sender im Westen jetzt vorwiegend nur noch Manuskripte zugespielt. Die Texte werden dann redaktionell bearbeitet und hier gesprochen. Eine Identifikation von Ostberliner Oppositionellen anhand der Stimmen ist so ausgeschlossen. Für Redakteur Dieter Rolf ist wichtig, dass Autoren und Herkunft der Texte der Redaktion bekannt sind. Für uns muss natürlich auch die Quelle abgesichert sein darüber, dass wir selber zu ihr Kontakt haben und wissen, von wem und aus welchem Umkreis Texte kommen, ganz einfach aus dem einfachen Grund, dass da nicht irgendwas irgendwann reingeschmuggelt wird. Das ist ja auch noch nicht passiert. Man hat sich anderes einfallen lassen. Die Sendung von Radio Glasnost im März mit einem Rauschen unterlegt. In Ostberlin ist die Sendung gar kaum noch zu empfangen. Wenn wir jetzt beim Fernsehen wären, könnten wir eine Schrifttafel einschieben, auf der würde stehen: Achtung, Sendestörung im Bereich Berlin-Ost. In West-Berlin ist die Sendung größtenteils störungsfrei zu empfangen, obwohl auch wir ein dezentes Rauschen drauf haben. Das liegt aber nicht an uns, sondern an irgendeinem, Idioten, der nicht will, dass man uns in Ost-Berlin empfangen kann. Der oder die Störer ließen sich bisher nicht genau orten. Hinter vorgehaltener Hand ist man sich bei Post und Radio 100 einig. Die Sendungen werden vom Osten aus gestört. Die Radio Glasnost-Macher senden jedoch unbeeindruckt weiter. Kritische Töne zu Tabuthemen in und um die DDR. Für die oppositionellen Gruppen ist die Sendung wichtig. Hier kommen sie unverfälscht zu Wort. Hier darf, kann und soll jeder sagen, was er denkt und will. Und schon daher war das wohl auch ein Medium zur Selbstdarstellung oder um auch mal Inhalte rüberzubringen, ganz einfach. Für den Osten und für den Westen. Also jetzt speziell für Berlin halt. Bert Schlegel, ehemaliger Mitarbeiter der Ostberliner Umweltbibliothek und seit Februar 1988 in West-Berlin, hat Radio Glasnost noch im Osten gehört. Sein Urteil? Die Sendung ist für die sogenannte Ostberliner Szene wichtig, bringt sie doch ansonsten unterdrückte Stimmen hüben und drüben zu Gehör. Über den Wolken des Berliner Himmels ist zumindest die Rundfunkfreiheit noch grenzenlos. Und jeden letzten Montag im Monat von 21 bis 22 Uhr ist in und über Berlin Radio Glasnost-Zeit. Außer Kontrolle. Radio Glasnost. Dieser Zwischenparteitag, der zum ersten Mal seit 1941 wieder stattfindet und bei dem 5000 Delegierte aus allen Teilen der Sowjetunion zusammenkommen, wird nicht nur die revolutionären Gedanken Gorbatschows zur Umgestaltung der Innenpolitik bewerten, sondern auch den Wandel der Außenpolitik der UdSSR, die er sich in den 3 Jahren der Amtszeit Gorbatschows angebahnt hat. Wie unser Korrespondent Hans-Peter Riese in Moskau meint, ist aber die neue Außenpolitik nicht minder umstritten wie die neue Innenpolitik. Die Frage, welchen Einfluss die Reformpolitik in der Sowjetunion auf die Außenpolitik Moskaus hat, kann man zunächst nach dem Augenschein beantworten. Das Auftreten des neuen Generalsekretärs seit 1985 war ein solches Kontrastprogramm zu seinen Vorgängern, dass allein das Feuerwerk seiner Vorschläge und Initiativen die internationale Szene verändert hat. Mit dem INF-Abkommen hat Michail Gorbatschow auch einen ersten sichtbaren Erfolg des sogenannten neuen Denkens einfahren können. Mittlerweile aber zeigt sich, dass die Außenpolitik gewissermaßen ein getreues Spiegelbild der Innenpolitik und ihrer Schwierigkeiten ist. So wie die Widerstände gegen die Perestroika im Inneren die Folge jahrzehntelanger Versäumnisse und Fehler der Moskauer Führung sind, stellt sich auch in der Außenpolitik heraus, dass es nicht reicht, einfach neu anzufangen und aufsehenerregende Vorschläge zu machen. In den Thesen zur Parteikonferenz wird festgestellt, dass, ich zitiere, auch unsere Außenpolitik von Dogmatismus und subjektivistischem Herangehen gekennzeichnet war. Die Analyse dieses Zustandes überlässt die Partei einstweilen noch der Publizistik und der Wissenschaft. Hier zeigt sich allerdings, dass der Generalsekretär in der Außenpolitik mindestens ebenso zähe und gewachsene Strukturen überwinden muss wie in der inneren Reformpolitik. Ins eigentliche Zentrum der Analyse trifft der Publizist Alexander Bowin in der Regierungszeitung Izvestia, indem er beklagt, auch heute noch unter den Bedingungen der Glasnost sei die Außenpolitik jeder gesellschaftlichen Kontrolle entzogen. Der Historiker Daschitschew argumentiert in dieselbe Richtung, indem er feststellt, seit Stalin sei die sowjetische Außenpolitik praktisch in einem engen Kreis von allenfalls einem halben Dutzend Tickern gemacht. Auch die Wissenschaft war an ihrer Formulierung nicht beteiligt. Die Folge, laut Daschitschew, noch nie in der Geschichte hat sich das Land einer Koalition gegenübergesehen, der sowohl Amerika, Frankreich und Großbritannien, sondern auch Japan und China angehören. Die sowjetische Außenpolitik, so die Analyse, habe einen der wichtigsten Grundsätze missachtet, dass ihr Sinn nämlich darin zu bestehen habe, Freunde und Verbündete zu finden, nicht aber ihren Gegnern gleichwertig oder überlegen zu sein. Wenn überhaupt über die internationale Lage der Sowjetunion bisher gesprochen wurde, so war die Schuldzuweisung stets eindeutig. Der Westen hat das Land in eine Aufrüstungsspirale nach der anderen getrieben, die Sowjetunion dagegen war stets friedliebend. Diese These wird jetzt in Frage gestellt. Daschitschew, Bowin und andere sehen sehr wohl einen ideologisch motivierten Expansionismus in der sowjetischen Außenpolitik seit Stalin. Vor allem aber sehen sie eine Selbstisolierung, die eine rechtzeitige Integration des Landes und seines politischen Systems in den Weltverband der Völker nach dem Zweiten Weltkrieg verhindert hat. Die Folge war ein zunehmendes Versagen aller Warnzeichen von außen und schließlich nur noch die Konzentration auf das Ziel, die strategische Parität mit den USA zu erreichen. Das Prinzip einer gegen alle, so muss man die Kritiker verstehen, kann aber nicht nur nicht funktionieren, es überfordert auch hoffnungslos die wirtschaftlichen und politischen Ressourcen selbst einer Großmacht wie der Sowjetunion. Die politische Strategie des Sozialismus, so Daschitschew, habe nicht mit der militärischen des Staates in Übereinstimmung gestanden. Mit anderen Worten, die Sowjetunion ist ein militärischer Koloss auf tönernden Füßen. Betrachtet man diese in der Tat aufsehenerregende Analyse auf dem Hintergrund der realen Außenpolitik, so ist ein grundsätzlicher Wandel zwar bereits verbal eingeleitet, aber noch lange nicht vollzogen. Die riesige Bestechungsaffäre im amerikanischen Verteidigungsministerium hat gestern für Präsident Reagan in Toronto Ärger beim sonst so harmonischen Weltwirtschaftsgipfel gebracht. Von kritischen Fragen der amerikanischen Journalisten bombardiert, sah sich der scheidende Präsident nicht in der Lage, die Verantwortung für den Skandal zu übernehmen. Dazu Ulrich Schiller aus Washington. Sind Sie, Herr Präsident, dem öffentlichen Vertrauen nicht rechenschaftspflichtig? Lautete auf den Punkt die Frage der Seniorin in der White House-Presse, Helen Thomas. Der Präsident nahm Zuflucht zu dem bekannten Ja-Aber-Schema, nachdem sich viele Dinge so trefflich relativieren lassen. Die seinem Amte innewohnende Rechenschaftspflicht gegenüber der Öffentlichkeit konnte er nicht abstreiten. Und das tat er dann auch nicht. Ausführlich legt er jedoch im gleichen Atemzuge dar, dass die Regierung einfach nicht imstande sei, ein Millionenheer von Menschen zu überwachen, die im Verteidigungsministerium und in der Industrie die Ausstattung der Streitkräfte mit Waffen und Gerät betreiben. Eine Haftung für den Pentagon-Skandal im weiteren Sinne einer Aufsichtspflicht der Regierung lehnte Präsident Reagan damit ab. Genau hier aber liegen doch wohl die tieferen Wurzeln des Skandals oder einer Affäre, die stark an den Iran-Contra-Skandal erinnert. Auch da hatte Präsident Reagan auf Unwissen plädiert, als die Abzweigung von Geldern aus Waffenlieferungen